Jetzt eine kleine Kriminalstory. Eine Kriminalstory aus Chicago. Von Al Capone und seiner Schwester Alka Seltzer. Das ist ein Protestlied für unsere Lokomotivführer im Titel Love Me Tender.